Hallo und herzlich willkommen zu dem A, zu dem H, zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine interessante Person, die auch interessant sind. Aber die Person weilt nicht mehr unter uns und deswegen kommt sie heute von Jürgen. Stimmt doch gar nicht. Dominik. Ich? Dominik, ist schon eingepennt. Ich dachte, du hast 4. Ja, aber ich dachte, wir machen die 2 erst hinten ran. Dann mach ich mal. Meinst du, das ist nämlich voll schön? Daneben von Dominik. Ich dachte auch, das Regelkomitee hätte mittlerweile getagt und wir hätten noch den Faktor Spaß mit in die Regeln aufgenommen. Nee, Moment. Es kommt ja erst mal in 2 Monaten, also jetzt noch praktisch noch 7 Wochen ungefähr, kommt ja erst mal das Komitee zusammen, um zu beschließen, ob darüber dann getagt werden soll, um das dann aufzunehmen. Das ist vielleicht die Vereinssatzung bei Ödipussy. Problem ist vielleicht, dass ich in dem Komitee gar nicht bin, deswegen weiß ich das nicht. Ja. Hast du das Rundschreiben nicht erhalten? Nee. Oh komm, was geht los jetzt? Du hast ja am Anfang, hast du ja gemeint, der Jürgen, dann hieß es Dominik und ich muss jetzt ein weiteres Mal berichtigen, es ist nämlich eigentlich der Franz. Der Franz Hable, ich hoffe, man spricht so aus, hat mir nämlich eine vortreffliche Folge zukommen lassen. Und dieses Mal zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging, also mir ging es noch nie so, ist es tatsächlich eine Person, die ich schon auf dem Schirm hatte. Die wollte ich in der Vergangenheit schon machen, habe aber mich dann aus dem einen oder anderen Grund für jemand anders entschieden. Und was soll ich sagen, lieber Franz, ich hätte es nicht besser machen können. Oh. Du hast den Vortrefflichsten herausgewählt und formuliert. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Und ich hoffe, dass ihr zwei genialen Menschen es nicht zu früh erratet, aber selbst wenn, jeder einzelne Fakt hier ist pures Gold. Danke, Franz. Also, bei mir ist die Chance relativ gering. Vielen Dank und hopp, los geht's. Erstens, ich kam am 19.02.1957 als einziger Überlebender einer Drillingsschwangerschaft zur Welt. Das klingt schon sehr, sehr dramatisch. Einziger Überlebender einer Geburtskatastrophe. Ja, das ist schon echt hart, wenn du Drillinge eigentlich hättest und dann nur einer durchkommt. Hat es die Mutter denn überlebt? Das steht hier nicht. Ja, aber wenn es der einzige Überlebende einer Drillingsgeburt aber ist. Aber doch, die hat überlebt, das weiß ich, glaube ich. Dann ist das missverständlich formuliert. Aber okay. Zweitens, im Alter von 5 Jahren wurde mir das absolute Gehör bescheinigt. Im Alter von 5 Jahren, 1962. Ja, ich weiß. Das war mindestens der 20. Februar. Schreit jetzt schon sehr nach Pop-Idol. Durch die Zeit und durch diese Begabung erstmal. Aber gucken wir mal, wo es weiter hingeht. Aber Pop-Idol? Ja. Okay, ja, machen wir weiter. Ich bin gespannt. Ja. Drittens, zu meinem ersten Künstlername inspirierte mich ein Skispringer. Mein zweiter Künstlername war Gottehre. Den ließ ich allerdings bald weg. Gottehre. Das klingt sperrig. Also übersetzt heißt es Gottehre. Das habe ich fast angenommen. Voll geil. Ach so, ich wollte gerade sagen, es gibt auch so einen Songwriter, der heißt Gottehre. Aber echt? Ja, das ist so ein Gotthard. Das Wort Godsmack habe ich die Tage in einem Kontext gehört, das fand ich interessant, das habe ich vorher noch nie gehört gehabt, irgendeinem Satz. Mhm. So, als richtiges Wort, meinst du? Godsmack. Nicht nur als nächstes auf der Bühne, Godsmack. Ich habe neulich Gobsnack gelesen. Gobsnack? Ja, das ist aus so einem alten Rätsel, war das. Oder das war kein altes Rätsel, aber ein so auf pseudo-altertümlich englisch gemachtes, so ein Riddle. Also, ja. Okay. Genau, und da kam dieses Wort vor. Viertens, die Formation, mit der ich bekannt wurde, war dafür berüchtigt, bei ihren Konzerten auf der Bühne schon einmal zu kopulieren. Was? Kopulieren heißt schnackseln. Ja, ich weiß. Klingt jetzt etwas sowas wie die Kassiere oder geschlechtlich verkehren. Dann waren es vermutlich nicht die Beatles. Das waren ungefähr die Geräusche, die man beim Kopulieren auf der Bühne macht. Ich musste ehrlich gesagt einfach gerade nur husten, aber auch. Ach so. Ah, schön. Du hast ein sehr laszives Husten, Philipp, wenn ich das mal so sagen darf. Ich breche das an der Stelle ab und trage Hinweis Nummer 5 vor. Mein erster Hit thematisierte die Drogenszene meiner Heimatstadt. Es klingt natürlich nach irgendwie Punk. Das klingt so ein bisschen nach Ramones. Nee, bin ich mir noch nicht sicher. Nee, sicher bin ich mir sowieso nie. Ja. Oh, nee, das ist noch nicht sicher. Nee, komm, hau mal den nächsten raus. Also, das Thema Drogen ist auch interessant für den Hinweis Nummer 6. Ich sagte, wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, der war nicht dabei. Ja, dann tippe ich auf Falco. Ding, ding, ding, ding. Das Zitat, das kenne ich auch. Das ich jetzt aber niemals so schnell zuordnen können. Siebtens, als ich in den USA in den Charts einen Nummer 1 Hit hatte, wurde ich depressiv. Das war Rock Me Amadeus. Mein legendäres Open-Air-Konzert fand vor gut 150.000 Besuchern bei Gewitter und strömendem Regen statt. Der Blitz schlug in die Anlage ein. Nach 10 Minuten setzte ich das Konzert fort. Boah! Geil, oder? Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenigstens irgendwie ein technisches Equipment, nicht irgendwie die Leute oder sowas. Nee, ich meine das jetzt ganz ernst, ne? Ja, wenn er dann 10 Minuten weitergemacht hätte, wäre auch gut. Da gibt es von der NFL, gibt es auch ein Video von Prince. Prince hat mal im Super Bowl gespielt zur Halbzeitpause. Er hat geschüttet wie Sau und Prince ist rausgegangen, hat halt eine Show hingelegt. Ja. Als wenn nichts wäre. Und die haben, also da konnte kaum jemand stehen bei dem Regen so ungefähr. Und der hat halt ohne einen Mucker, halt ohne einen Strich ab, hat er halt genauso weitergemacht mit seiner exaltierten Art. Mhm. Ich habe mal ein fantastisches In Extremo-Konzert auf Rock im Park um Mitternacht bei strömendem Regen gesehen. Das war echt cool. Das hat schon ein besonderes Ambiente. Das ist ein Déjà-vu gerade. Ich glaube, das haben wir genauso schon mal gehabt. Wirklich? Ja. Also ich wusste jetzt nicht, dass du schon mal bei In Extremo warst. Bei Rock in Park? Ich glaube, ich war nicht nur einmal bei In Extremo. Ja. Nee, aber wusste ich es halt aber noch nicht. Also es überrascht mich jetzt nicht total oder so. Warum nicht? Hinweis Nummer 9. Ein weiterer Hit polarisierte, dafür dein Komma, da er eine Gewalttat offenbar nicht nur beschrieb, sondern auch verherrlichte. Ja. Das ist Genie. Genau, hier die Entführung und potenzieller Missbrauch der guten Dame. Aber das Lied mit den über die Drogen aus der Stadt, war das dann Mutter, der Mann mit dem Krux ist da? Oder nee, was, das ist was, nee, das dann kam später. Das kam viel später. Ja, eben, das hätte ich jetzt auch nicht als so früh. Die Band hieß Dradi Wabbel und sein erster Spitzname war Falco. Das war eben inspiriert vom Skispringer. Und der zweite Gott-Ära ist Weißpflug. Das ist Weißpflug, ist österreichisch und heißt. Aber das klingt auch nach einem Skiflieger. Ja, das stimmt. Verwechselst du da was? Naja, dann ist die Reihenfolge vielleicht falsch. Aber ja, kann sein. Zehntens von 11 Hinweisen tatsächlich. Ich starb bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Da war ich früher ganz stolz drauf, weil ich heiße ja Dominik. Am 6.2. Nein, nicht auf den Autounfall, aber auf die Dominikanische Republik. Am 6.2.1998. Und das finde ich jetzt echt krass, weil das war mir vorher nicht bewusst, obwohl ich mich schon mit dem guten Mann beschäftigt hatte. Grace Jones war dabei zufällig Augenzeugin. Was? Erinnert ihr euch noch an Grace Jones? Ja, klar. Ja, krass. Ohne der 80er, ja, ja. Bemerkenswert. Ja. Genau, er ist in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof bestattet und dieselbe Rockergruppe, die im Video zu einem meiner Welthits mitgespielt hat, hat auch meinen Sarg zu Grabe getragen. Ich bin Johannes Hölzel alias Falco. Und der gute Franz, der die Folge uns kredenzt hat, ist persönlich auch aus Wien. Das ist also ein richtig leibender Österreicher. Leibend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir kriegen jetzt Einreiseverbot, wenn wir das weiter mit den Dialekten versuchen. Ach was. So verkehrt war das nicht. Also ach, das schön. Einzige, was ich liebe, ist nicht, was ich nicht hinkriege, ist Schwäbisch. Die Steffi bei uns, die ist aus Schwaben und wir wollen schon immer ermutigen, dass sie Schwäbisch redet, weil sie immer im Hochdeutsch und wobei Schwäbisch so putzig ist. Ja, und ja. Der Bruno zum Beispiel, der andere Arbeitskollege, kann das total gut nachmachen. Ich kann es einfach nicht. Ja. Ich bin zu sehr vom harten Franken geprägt vielleicht. Ich habe keine Ahnung, aber Schwäbisch jetzt geht bei mir gar nicht. Sächsisch geht, ganz, Österreichisch passt geht. Passt mal hier ganz kurz auf, weil das hat mich jetzt nämlich echt interessiert. Deswegen habe ich hier gerade kurz den Wikipedia-Artikel zu Falkos Pseudonym geöffnet. Ich lese euch das mal schnell vor, ja, nur dass wir hier keine falsche Information verbreiten. Falco benannte sich nach dem DDR-Skispringer Falco Weißpflug und ließ sich bei Auftritten der Hallucination Company als Falco Gottera aufrufen. Nach einiger Zeit kürzte er sein Pseudonym und nannte sich schließlich nur Falco. Ah. Also der war sein Künstlername eigentlich dann Falco Gottera. Mm, okay, ah. Nee, das ist tatsächlich da missverständlich. Okay. Aber okay. Thanks for clarifying. Mm. You're very welcome. Thank you, Wikipedia. Und wenn auch ihr mal Lust habt, dass eure Sache vorgelesen wird, dann schickt sie uns. Kontaktdaten findet ihr auf das-a.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.